aus, gib meiner Seele ein Zuhaus. Lass die Welt versinken, ich will mit dir im Nichts ertrinken, mit dir als Feuer auferstehen und in der Ewigkeit vergehen. Doch was ich auch machte, mir selbst blieb ich immer treu. Die Welt sucht vergebens.